Die letzten Wochen haben wir über das Vaterherz gesprochen und darüber Vater zu sein. And we're going to continue with this theme. Und wir werden jetzt weitermachen mit diesem Thema. And because this is the youth service, I want to talk about family because we are a family. Und weil es der Jugendgottesdienst geht es um Familie, denn wir sind eine Familie. All of us are sons, spiritual sons and daughters. Wir alle sind geistige Söhne und Töchter. And hopefully we will grow and then become a spiritual father or mother. Und hoffentlich wachsen wir dann auf und werden wir selbst zu geistigen Vätern und Müttern. Moses was a spiritual father to Joshua, and Joshua was his spiritual son. War ein geistiger Vater für den Josua und Josua war sein geistiger Sohn. Elijah was a spiritual father to Elisha. Elia war der geistige Vater für Elisa. The Apostle Paul was a spiritual father to Timothy and Titus. He called them his true sons in the faith. Paulus war der geistige Vater für den Timotheus. Er nannte ihn seinen wahren Sohn im Glauben. They were his spiritual sons and he was their caring mentor. Sie waren ihre geistigen Söhne und umgekehrt waren die Väter einfach die geistigen Väter und Mentoren für sie. If you have your Bibles with you, turn to Malachi 4:6. Schlagen wir hin einmal zu Malachi 4, Vers 6. But in the German it's Malachi 3:24. Malachi 3:24. And he shall turn the heart of the fathers to the sons, and the heart of the sons to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. God is calling us and the younger generation to do great things. Gott beruft uns und vor allem auch die junge Generation einfach großartige Dinge für ihn zu tun. To change the world. Die Welt wirklich zu verwandeln. To bring the gospel into the world, to feed the poor. Das Evangelium in die Welt hinausdringen zu lassen, auch die Armen zu ernähren. To be a part to change nations. Einfach daran Anteil zu haben, ganze Nationen zu verändern. And to see an awakening happen. Und zu sehen, wie Erweckung geschieht. We have already seen this in Liberia. Wir haben das bereits gesehen, wie das geschehen kann in Liberia. Where we have the know-how of the older. Wo wir das Know-how haben der Älteren. And the strength of the younger. Und die Kraft der Jüngeren. And together they are able to make an impact in that country. Und so vereint haben sie die Möglichkeit, einfach einen tiefen Eindruck in diesem Land zu hinterlassen. But changing nations requires courage. Aber die ganzen Nationen zu verwandeln, das verlangt Mut. And one of the primary ways that courage comes is through the affirmation of fathers and mothers. Und wie entsteht einfach dieser Mut? Dieser Mut entsteht einfach durch die Bestätigung, durch die Eltern, durch die Väter und die Mütter. Esther needed courage to save her nation. Esther brauchte Mut, um ihre Nation zu retten. And God connected her with Mordecai. Und sie hat Gott sich verbunden mit dem Mordecai. Who took her in when her parents died. Der sie einfach unter die Fittiche nahm, als ihre Eltern starben. He became her father, both spiritually and physically. Er wurde zu ihrem Vater, sowohl geistlich als auch in den körperlichen Belangen. And you know the story of Esther. Und ihr kennt die Geschichte von Esther. When the king was looking for a new bride, he went all over and got all the young maidens of the kingdom. Als der König dann nach einer neuen Frau suchte, er ließ die ganzen Jungfrauen des ganzen Reiches zu ihm kommen. And Esther was chosen to be the new queen. Aber Esther wurde ausgewählt, um die neue Königin zu sein. And Mordecai told her, don't tell anyone of your nationality. Und Mordecai sagte ihr nur, sag niemand etwas von deiner Nationalität. And he watched her. He went to see her every day in the court. Und er schaute genau auf sie und er ging jeden Tag hin, um sie beim Hofe einfach zu beobachten. And then there was a terrible plot against the Jews. Dann gab es aber eine Verschwörung gegen die Juden. And Mordecai sent a message to Esther and said, "You must go to the king and you must beg for mercy for our people." Und so sagte Mordecai zu ihr und ließ ihr sagen, geh vor den König und flehe einfach um das Leben von dir und deinem Volk. And Esther said, but anybody who goes into the king without being summoned is doomed to die unless he holds out the golden scepter. Aber sie sagte nur, kleinen Moment, jeder, der vor den König einfach so tritt, das ist sein Tod, sei denn, dass der König einfach das Zepter der Person hinhält. Without being summoned, without being Wenn er einfach vor den König tritt, ohne dass er hervorgerufen wurde von ihm. Yeah, and the king hasn't called me to him for 30 days. Aber der König, er hat mich seit 30 Tagen nicht mehr zu sich gerufen. So Esther was afraid. So hatte Esther Angst. She didn't want to go. Sie wollte nicht gehen. Mordecai sent this reply. Aber Mordecai sandte diese Antwort zu ihr. In 4:13. Im Kapitel 4, Vers 13. Don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape when all the other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just a time as this. Und Mordecai ließ der Esther antworten. Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. So this answer gave her courage to step into her calling and do what God wanted her to do. Diese Antwort gab ihr den Mut, einfach hineinzutreten in ihre Berufung und das zu vollbringen, wozu Gott sie berufen hatte. As a result, a nation was saved. Und als Ergebnis wurde eine ganze Nation errettet. Because of Esther's alignment under Mordecai. Weil sich Esther einfach dem Mordecai unterordnete und mit ihm übereinstimmte. And he spoke courage into her life. So konnte er einfach diesen Mut in ihr Leben hineinsprechen. Are there people in your life who do that for you? Gibt es da Menschen in deinem Leben, die das für dich tun? They speak courage into your life. Die da Mut hineinsprechen in dein Leben. They encourage you to do things you wouldn't normally do. Sie ermutigen dich, Dinge zu tun, die du normalerweise nie tun würdest. What does a father do? Was macht dein Vater? And when I say father, I also mean mother. Und wenn ich Vater sage, dann meine ich die Mutter genauso. A father loves, protects. Ein Vater liebt, er beschützt. He provides for. Er versorgt. He instructs. Er unterweist. He mentors. Er ist wie ein Mentor. He disciplines. Er tut auch disziplinieren. Corrects. Er korrigiert. Gives wisdom and courage. Er gibt Weisheit und er gibt Mut. We've had prophecies in the church in the past. Wir hatten Prophezeiungen in der Vergangenheit. Where they said that revival was going to come through the next generation. Wo gesagt wurde, dass die Erweckung einfach durch die nächste Generation erstehen würde. From the young people. Von der jungen Generation. But I say no. Aber ich sage nein. Revival will come from one generation. Erweckung kommt von einer ganzen Generation. From the older and the younger joining together. Einer ganzen Generation, nämlich die Älteren und die Jüngeren, zusammen vereint. When both young and old apply the principles of honor and submission. Wenn die Jüngeren und die Älteren einfach diese Prinzipien der Ehrerbietung und der Unterordnung anwenden. Moses' spiritual son was Joshua. Moses' geistiger Sohn war der Josua. And maybe you know the story in Exodus 17. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte im 2. Buch Mose 17. When the Israelites left Egypt, they left very, very rich. Als die Israeliten Ägypten verließen, hatten sie einfach reiche Beute mitgenommen. The Egyptians couldn't wait to get them out of their country because all of the plagues. Und die Ägypter konnten gar nicht abwarten, dass sie da ihr Land verließen, wegen all der Plagen, die über sie gekommen waren. And they gave them their gold and silver and jewels. Sie gaben sie ihnen alles mit, einfach Gold, Silber und Juwelen. And as they were in the wilderness, all of the tribes there knew that they had this wealth and so wanted to fight them to get the wealth. Und als die Israeliten in der Wüste waren, wussten all die umgebenden Völker und Stämme, dass die Juden diese Reichtümer mit sich hatten und sie wollten sie deswegen bekämpfen. And one of these tribes were the Amalekites. Und eines dieser Stämme waren die Amalekiter. Amalek came and fought against Israel. Und so stellte sich Amalek Israel entgegen. And Moses said to Joshua, go choose some men and go fight against him. Und Moses sagt zu Josua, wähle ein paar Männer aus, auf dass sie gegen sie kämpfen. Tomorrow I will stand on the top of the hill and I will hold up the rod of God. Morgen werde ich oben auf dem Berg stehen und ich werde den Stab Gottes einfach emporhalten. As soon as Moses' hands got heavy, sobald die Hände des Mose einfach schwer wurden, Joshua and his men had defeat in the valley. geschah es, dass Josua und seine Männer einfach eine Niederlage zugefügt wurde im Tal. So Aaron and Hur came over to Moses and held his hands up. Und so kamen Aaron und Hur und sie hielten den Stab einfach für den Mose mit hoch. And as long as his hands were held high in the air, Joshua had the victory. Und solange einfach die Hände des Mose in die Luft erhoben wurden, hatte Josua Sieg im Tal. And it says, so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Und Josua schlug Amalek und das Volk mit der Schärfe des Schwertes. But Joshua's victory was completely dependent on Moses in position with the rod of God. Aber der Sieg des Josua war vollständig abhängig davon, dass Mose eben auf dem Berg stand und den Stab zu Gott erhob. As great as Joshua was as a warrior and as trained as his soldiers were, they did not beat the Amalekites unless Moses' hands were in position. So großartig wie Josua als Feldherr war und so großartig seine Männer kämpften, es war doch nichts ohne Mose, der da stand und den Stab zu Gott erhob. What is this saying to us? Was sagt es uns? Victory is dependent on the older generation. Der Sieg ist abhängig von der älteren Generation. Yet Moses also needed Joshua and the troops. Aber Mose brauchte genauso Josua und seine Truppen. The rod of Moses represents authority and power and leadership. Der Stab Mose repräsentierte Autorität und Vollmacht in der Führerschaft. When Moses lifted up the rod, the Red Sea parted. Als Mose den Stab erhob, spaltete sich das Meer. But Joshua's sword represents doing the work of the ministry. Aber das Schwert Josuas, es repräsentiert einfach das Werk des Dienstes zu tun. And for victory we need both. Und um den Sieg zu erlangen, brauchen wir beides. We need the strength and the zeal of the younger. Wir brauchen die Stärke und den Eifer der Jüngeren. They can do things that we can no longer do because they have the energy. Sie können Dinge tun, die wir nicht mehr länger tun können, weil sie ja die Energie haben. But they need us. Aber sie brauchen uns. To mentor them. Auf dass wir für sie Mentoren sind. To give them our experience. Dass wir unsere Erfahrung ihnen weitergeben. To give them authority and power. Und dass wir ihnen Autorität und Vollmacht verleihen. So Esther aligned herself under Mordecai. Und so hat sich die Esther einfach dem Mordecai untergeordnet. She was then able to fulfill her destiny. Und so war sie in der Lage, einfach ihre Bestimmung zu erfüllen. And Joshua aligned himself under Moses, and together they got the victory. Und Josua ordnete sich dem Mose unter, und so haben sie zusammen den Sieg errungen. So the fathers will turn their hearts to the sons, and the sons to the fathers. Und die Väter werden ihre Herzen zu den Söhnen wenden und die Söhne die Herzen zu den Vätern. And when we turn our hearts to each other, there will be revival. Und wenn wir unsere Herzen einander zuwenden, dann wird da Erweckung geschehen. And the devil knows this. And that's why he wants to keep the generations separate. Und deshalb möchte er einfach diese Generationen voneinander getrennt lassen. That we have the youth and the young adults and the next generation and the older people. Dann haben wir die Jugend, die jungen Erwachsenen, die nächste Generation und die Älteren. And these walls need to come down. Und da sind dann Wände, aber diese Wände müssen einfach niedergerissen werden. And that's going to take honor and humility. Und das braucht Ehrerbietung und auch Demut. Sons and daughters were never intended to direct their fathers and mothers. Söhne und Töchter waren niemals dazu gedacht, den Willen ihrer Väter und Mütter dazu dirigieren. But fathers and mothers are to equip their sons and empower them. Vielmehr ist es so, dass es die Sache der Eltern sind, der Väter und Mütter, einfach ihre Kinder auszurüsten und sie damit zu bevollmächtigen. It's not God's will that the older generation just stands on the sidelines and cheers the younger ones on. Und es ist nicht Gottes Wille, dass die ältere Generation einfach an der Seitenlinie steht und einfach das Feld anfeuert, die Jüngeren. And that they feel that, well, my days are over now. Und es ist zu denken, naja, lass die mal tun, meine Tage sind jetzt vorbei. And that they just give of their finances. Und so geben sie vielleicht gerade mal die Finanzen. No, it's to run together. Nein, es geht darum, dass wir zusammenlaufen. But to run together, we need to have genuine honor for one another. Aber um miteinander laufen zu können, brauchen wir einfach eine echte Achtung und Ehrerbietung voreinander. 2 years ago, I took over the youth. Vor 2 Jahren habe ich die Jugend übernommen. It was only supposed to be temporary. Und ich dachte, das wäre nur so zeitweilig. But in the meantime, I've fallen in love with them. Aber inzwischen bin ich, also habe ich mich total verliebt in sie. And it's so great to have Eric here. He was our youth leader. Can you stand, Eric? Und es ist so großartig, den Eric hier zu haben. Er war unser Jugendleiter. Eric invested so much into our youth. Eric hat so viel in die Jugend investiert. And now he's in California at Bethel. Jetzt ist er in Kalifornien in Bethel. And you're going to be there another year, right? Und er hat dort noch ein Jahr. Yeah, well, it's such a blessing to have you. Und das ist so ein Segen, dass du da bist. He was in Ramsau with us. Er war auch in Ramsau mit uns zusammen. But 2 years ago, when I took over the youth, the team said to me, "You know what? The youth are not motivated. They're not committed." Also vor 2 Jahren, als ich die Jugend übernommen habe, sagt das Team zu mir, naja, die Jugend, die ist irgendwie nicht mehr so richtig motiviert. They're not committed. Sind auch nicht so richtig hingegeben. And you know what? They're never going to set up the chairs for church on Saturday night. Und die werden auch nicht die Stühle aufstellen für die Gemeinde am Samstagabend. And I just didn't receive that. Das habe ich aber nicht für mich angenommen. I saw their potential and I saw they had hearts to serve. Ich habe einfach ihr Potenzial gesehen. Ich habe auch gesehen, dass sie Herzen hatten, wirklich zu dienen. They just needed someone to direct. Sie brauchten einfach jemanden, der sie ein bisschen da anführt. So we started to have small groups after the Saturday night input. Und sie haben dann begonnen, Kleingruppen zu organisieren nach dem Samstagabend Input. And each small group had a leader. Und jede Kleingruppe hatte so einen Leiter. And then at the end I would just say, okay, who wants to set up chairs tonight? Und am Ende habe ich dann einfach gesagt, ja, wer möchte die Stühle aufstellen? Usually Yason's hand would go right up. Und üblicherweise ging die Hand vom Yason hoch. So Yason and his strong guys would set up all the chairs. Yason und seine Jungs, die haben dann immer die Stühle aufgestellt und auch Mädels. Who wants to clean up kitchen tonight? Was ist mit der Küche? And somebody else would raise their hand. Jemand anders hat die Hand gehoben. And who wants to take care of empty all the garbage? Und wer kümmert sich um all den Mist? And they did it. Und sie haben es einfach gemacht. And while they were setting up the chairs, und während sie da die Stühle aufstellten, I said, now pray for the person who's going to sit in that chair. Sagte ich, bete bitte für die Person, die da in diesem Stuhl sitzt. So we don't give just the what, we give the why. Why do we do what we do? Wir geben nicht nur das was vor oder an, sondern wir geben auch das warum. Warum machen wir das, was wir tun? And as I got to know the kids, I saw their gifts and their passions. Und als ich diese Jugendlichen sah, habe ich einfach ihre Gaben sehen können und ihre Leidenschaften. And it's just letting them find their place. Und es ging einfach nur darum, dass sie ihren Platz finden. I saw who was good at organizing. Ich habe gesehen, wer da gut war im Organisieren. Lizzie, Mina. Die Lizzie und die Nina. Who was good at speaking. Wer war gut, da zu sprechen. Bartosz, Jason, Helea. Bartosz, Jason und Helea. Der Aaron. Who was good at moderating. Wer ist gut in der Moderation? Helea, of course. Helea, natürlich. Who could act, who could cook. Wer kann gut schauspielern oder auch kochen? And Alice Widrebusch did the deco, took over the deco for the past 2 years. Alice Widrebusch hat dann die Dekoration gemacht für die letzten 2 Jahre. And I remember coming to youth one time and I had brought these napkins from home. They were flowery napkins. Ich kann mich daran erinnern, wie ich zur Jugend kam und ich hatte dann so Servietten dabei, so mit einem Blumenmuster. And I said, here, Alice, you can use these for the setting the tables tonight. So, hey Alice, vielleicht kannst du die verwenden, um so ein bisschen die Tische zu schmücken. And she said, no, that's okay, I already have napkins. Und sie sagte, nein, das ist okay, ich habe schon welche. And they were just plain blue napkins. Und das waren einfach nur ganz einfache blaue Servietten. And I thought, why these? These are boring. I thought inside. Na klar, Moment, die sind noch langweilig, einfach blau. And you know what she said? Ich so gedacht, wisst ihr, was sie she sagte? Said, I got these for the men in the youth, the guys. Ich habe die aber für die Männer in der Jugend. Because these are manly. Denn die sind so ganz mannhaft. And I don't want to put flower napkins on the tables. Und ich möchte für sie dann nicht so diese Blümchenmuster haben. And I said, wow, the youth, they're like so far ahead of the older people. Und dann haben wir gedacht, einfach die Jugend, die schon so weit vorausschauen, ist der älteren Generation weit I can voraus. Learn so much from them. Ich kann von ihnen so viel lernen. And now she has trained Sade and Sarah. Und jetzt hat sie die Sade. Sade, where is Sade? Die Sade, ne? Genau. Und die Sarah auch ausgebildet. And now Sade is going to take over the deco and she's 15 years old. Und die Sade wird also die Deko übernehmen und sie ist 15 Jahre alt. That's Festus and Evie's daughter. Das ist die Tochter von Festus und von der Evie. You know what? They are all leaders. Und wisst ihr was? Sie sind alle einfach Leiter. It's amazing to me. Es ist einfach so erstaunlich für mich. That when you see their potential and you draw it out of them, the things that they are able to do far better than the older generation did it. Es ist so erstaunlich, wenn du einfach ihr Potenzial wirklich siehst, das dann einfach aus ihnen förmlich herausziehst, was sie da in der Lage sind zu tun. Und sie können es viel, viel besser als die ältere Generation. Lizzie Verba is the ultimate administrator. Und Lizzie Verba ist einfach die ultimative Administratorin. You tell her to do something and it's done. Du sagst ihr etwas und schon ist es fertig. And it's not only done, but it's done so excellently. Aber es ist nicht nur, dass es dann auch vollbracht wird, sondern es ist einfach wirklich absolut exzellent gemacht. Cleo leads the theater and the buffet. Cleo leitet das Theater und das Buffet. Mena leads our welcome team with so much warmth and love. Leitet das Welcome Team mit so einer Wärme und so einer Liebe. And the kids who have a gift of pastoring lead the small groups. Und die Jugendlichen, die eine Gabe haben für das Pastorenamt, die leiten die kleinen Gruppen. So we are called as mothers and fathers to see people's potential and draw it out of them. Wir sind als ältere Generation, als Mütter und Väter dazu berufen, einfach ihr Potenzial aus sich herauszuholen. And give them room to flourish. Und ihnen einfach Raum zu geben, dass sie aufblühen können. But there can be pride on both sides. Aber da kann auch Stolz da drin sein, auf beiden Seiten. The younger generation can think, ah, the older people, they're so old-fashioned. Und die jüngere Generation kann sagen, na, die ältere Generation, die sind so nicht mehr up-to-date, so ganz veraltet. We can do it better, we know better. Wir können es besser, wir wissen es ja besser. And the older generation can think, und die ältere Generation kann so denken, oh, their music is so loud. Ihre Musik, die ist so laut. Look at the, what are they wearing? Na, schau mal, was sie da tragen. Das ist aber, we don't trust you, come back when you're older. Wir können dir noch nicht vertrauen. Komm mal wieder, wenn du ein bisschen älter and bist. And both attitudes are proud. Und beide diese Einstellungen sind einfach stolz. 1 Peter 5:5 says this. 1. Petrus 5:5 sagt folgendes. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. Ihr alle habt einfach diese Haltung der Unterordnung und seid einfach bekleidet mit Demut. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Denn Gott widersteht dem Stolzen und gibt Gnade dem Demütigen. And here's the principle. Und hier kommt das Prinzip. Life flows through honor. Leben fließt und strömt einfach durch Ehrerbietung. When a man becomes a father, he doesn't stop being a son. Wenn ein Mensch zu einem Vater wird oder ein Mann zum Vater wird, er hört nicht auf, ein Sohn zu sein. He is still submitted to his father and honors his father. Er ist immer noch seinem Vater untergeordnet und sollte ihn ehren. Life will flow through the church. Das Leben wird einfach durch die Gemeinde strömen. When we submit to one another. Wenn wir einander unterordnen, in humility and give honor to one another. In Demut und wenn wir einander in Achtung begegnen und Ehrerbietung. The Bible says that you will have long life and blessing if you honor your parents. Die Bibel sagt, dass du ein langes Leben haben wirst und gesegnet sein wirst, wenn du deine Eltern ehrst. And that means our natural parents and our spiritual parents. Und da sind sowohl unsere natürlichen Eltern als auch unsere geistlichen Eltern gemeint. So let's allow God to break down the walls. Also lassen wir das zu. Geben wir Gott einfach die Erlaubnis, diese Mauer niederzureißen. And to let you become a spiritual father to someone. Und lass es zu, dass ihr einfach geistige Väter werdet für jemand anders. That the older people have the feeling that their days are not over. Und dass die älteren Leute nicht dieses Gefühl bekommen, dass ihre Tage einfach vorbei sind. But that they have something to give. Sondern vielmehr, dass sie etwas zu geben haben. And that they are valuable. Und dass sie wertvoll sind. And that the younger people don't feel like they're looked down upon. Und dass die Jüngeren nicht so das Gefühl haben, dass man nur auf sie herabschaut. But that they are bright and glorious and ready to run. Und dass sie einfach erstrahlen, einfach in und dass sie bereit sind, loszugehen. The blessing will come in this land. Segen wird einfach sich in dieses Land ergießen. As our hearts turn to the younger generation and the sons turn to us. In dem Moment, wenn sich unser Herz der jüngeren Generation zuwendet und ihr Herz einfach uns zugewandt ist. And as we are one generation. Dann, wenn wir eine Generation sind, we will see revival. Dann werden wir die Erweckung sehen. So let's stand and pray. Lass uns aufstehen und beten. Think about who fathered you. Denkt darüber nach, wer war für euch ein Vater oder eine Mutter geistlich? Who gave you courage to do something when you were hesitant? Wer hat euch Mut eingeflößt, wenn ihr da zögerlich wart, einfach die Dinge in die Hand zu nehmen? And then, are you someone that is fathering a younger person? Bist du jemand, der eine jüngere Person auch ein Vater ist? Will you take your place? Nimmst du einfach deinen Platz ein darin? Jesus, we come before you. Jesus, wir treten jetzt vor dich. Thank you for showing us what the Father is like. Danke, dass du uns zeigst, wie der Vater ist. And right now, I ask Holy Spirit that you would put it, that you would convict people to take their place in the body of Christ. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach Menschen führst und auch überführst, dass sie einfach ihren Platz im Leib Christi einnehmen, da wo du sie haben möchtest. That they will take their place as spiritual fathers and mothers. Dass sie ihren Platz einnehmen als geistige Väter und Mütter. That they will give and invest in others. Dass sie einfach sich hingeben, um in andere zu investieren. And that the younger would give them a mentor. Und dass du den Jüngeren einfach auch einen Mentor gibst. That would help guide them and empower them. Der ihnen hilft, sie zu leiten und sie auch zu bevollmächtigen. To be an example to them. Auf dass diese Person einfach ein Beispiel für sie ist. And right now I speak out the spirit of fatherhood and motherhood upon this church. Ich spreche den Geist der Väterschaft und der Mütterschaft über diese Gemeinde aus. And you can be 18 and be a spiritual father to a 13-year-old. Und du kannst 18 sein und ein geistiger Vater sein für vielleicht jemand, der 13 Jahre alt ist. But that each one of us would take our place. Und dass jeder Einzelne von uns einfach seinen Platz einnimmt. And become pillars in his kingdom. Sodass wir einfach zu Säulen werden in seinem Königreich. And even now, maybe the Holy Spirit will just put a face in your mind. Und vielleicht gerade in diesem Moment mag der Heilige Geist einfach dir ein Gesicht aufs Herz oder in den Sinn geben. The person that I can invest in. Die Person, in die ich investieren kann. Or the person that could mentor me. Oder die Person, die für mich ein Mentor sein könnte. And Father, I pray for divine connections. Und Vater, ich bitte dich um göttliche Verbindungen. Thank you, Lord. We know that this is your heart. Danke, Herr. Wir wissen, dass das dein Herz ist. Turn our hearts to one another. Wende unsere Herzen einander zu. Give us humility. Gib uns Demut. And let us honor each other. Und auf dass wir einander ehren. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.